ein junge Bär, das wäre wunderschön. Dann könnte ich jeden Tag in langen Hosen gehen und geh mich abends spät nach Haus, mache dir nicht ein Drama daraus. Das wäre halb so schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino, Tino, Tino mich küsst und wenn Tino, Tino Lied zu mir hört, wird bei Tino, Tino, Tino mir klar. Eine Pico, Picolina, Carina, Bambina, Sissi, Signorina zu sein. It's wunderbar, wenn ich ein Junge wär. Mit einem Motorrad, dann wäre ich bekannt, bald in der ganzen Stadt. Ich trau mich zu im Fußballverein, ein guter Mittelstürmer zu sein. So wäre es ungefähr, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino, Tino, Tino mich küsst und wenn Tino, Tino Lied zu mir ist, wir bei Tino, Tino, sì, sì, signorina zu sein. It's wunderbar, oh, oh. Wenn ich ein Junge wär, dann wüsste ich so gut, was so ein Junge Boy aus lauter Liebe tut. Es gebe keine